Von der Kirche im Besonderen, zweiter Abschnitt. Was ist die katholische Kirche? Die katholische Kirche ist die Gesellschaft oder die Vereinigung aller Getauften, welche auf Erden leben und denselben Glauben sowie dasselbe Gesetz Christi bekennen, an denselben Sakramenten teilhaben und den rechtmäßigen Hirten gehorchen, besonders dem obersten Hirten in Rom. Die katholische Kirche, die einzig wahre Kirche, die einzig von Christus gestiftete Kirche, ist die Gesellschaft oder Vereinigung aller Getauften, welche auf Erden leben. Wir sprechen über die streitende Kirche insbesondere, bis die letzte Frage gesagt hat, klar gemacht hat. Also die erste Bedingung ist die Taufe, um tatsächlich zur Kirche zu gehören. Und die Getauften, die auf Erden noch leben, nicht gestorben sind, sie im Fegfeuer sind oder im Himmel, die denselben Glauben sowie dasselbe Gesetz Christi bekennen. Na, wieder, das erste, das Grundlegende, ist das Besitzen des wahren Glaubens und das Bekenntnis des wahren Glaubens und des Gesetzes Christi. Sicher, das ist im Wesentlichen dasselbe bedeutet, der Glaube und die Anwendung des Glaubens. Die an denselben Sakramenten teilhaben, die hauptsächlichen Mittel, die uns das Gnadenleben mitteilen, und den rechtmäßigen Hirten gehorchen, besonders dem obersten Hirten in Rom, wenn es einen gibt, was oft mal nicht der Fall war. Wenn ein Papst gestorben ist, keinen Hirten gegeben, und jetzt ist es halt ein bisschen anders, dem wir schon seit langem keinen wahren Papst haben, obersten Hirten in Rom und auch sonst keine rechtmäßigen Hirten. Aber es ist halt so, da können wir jetzt nichts dafür. Wenn es welche gäbe, würden wir ihnen gehorchen. Sobald es wieder welche gibt, werden wir ihnen mit der Gnade Gottes gehorchen. Wenn es wirkliche Hirten gibt, wenn ein Bischof da ist, wenn ein Papst da ist, muss man ihnen gehorchen. Und so wie die schismatischen Christen, die eben gerade da, wo das gerade nicht der Fall ist, die dem obersten Hirten in Rom nicht gehorchen, weil sie sagen, oh, den gibt es gar nicht, das ist irgendeine Erfindung oder das braucht es nicht. Gehorchen im besten Fall dem eigenen Bischof, aber sind getrennt vom sichtbaren Stellvertreter Christi. Das kennen wir ja auch nicht, gehören nicht zur katholischen Kirche. Obwohl sie über weite Strecken vielleicht denselben Glauben haben und einigermaßen dieselben Gebote halten und befolgen, aber es braucht eben alles, die verschiedenen Bedingungen, damit jemand zur katholischen Kirche gehört, durch die allein wir gerettet werden können. Das kann man sich nicht aussuchen.